Lektion 5. Aufgabe 2b. Sprecher 2. Ich bin mittlerweile seit 15 Jahren in meinem Betrieb tätig. Letztes Jahr sind wir dann in eine andere Stadt gezogen, weil mein Mann dort ein gutes Angebot erhalten hat. Dennoch wollte ich meine Stelle nicht aufgeben. Zuerst fuhr ich jeden Tag mit dem Zug zur Arbeit, aber das fand ich auf lange Sicht ziemlich anstrengend. Ich schlug meinem Chef vor, dass ich 2 Tage von zu Hause aus arbeiten könnte. Ich habe viele kleine Aufgaben, die ich gut am Computer und ohne Kollegen erledigen kann. Ich hatte anfangs etwas Angst, mit meinem Chef zu sprechen, da ich Konflikte mit ihm, aber auch mit den Kollegen befürchtete, und so richtig begeistert war er nicht. Aber wir haben vereinbart, dass wir es 3 Monate probieren und dann eine Bilanz ziehen. Und was soll ich sagen? Ich bin produktiver und auch mein Chef steht nun einer offeneren Arbeitszeitgestaltung viel positiver gegenüber. Einige weitere Kollegen dürfen nun ebenfalls teilweise im Homeoffice arbeiten. Es ist wirklich eine große Unterstützung für unser Familienleben, dass ich von zu Hause aus mein Geld verdienen kann.